Sechs Tage später geht Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg. Zweiter auf dem Berg sieht Jesus anders aus. Sein Gesicht leuchtet wie die Sonne. Seine Kleider sind weiß wie Licht. Dritter Mose und Elia kommen auch. Sie reden mit Jesus. Vierter Petrus sagt zu Jesus, es ist gut, dass wir hier sind. Ich kann drei Zelte machen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Fünfter, während Petrus redet, kommt eine helle Wolke. Eine Stimme aus der Wolke sagt, das ist mein Sohn. Ich liebe ihn sehr. Hört auf ihn. Sechster, die Freunde hören das und haben Angst. Sie fallen auf den Boden. Siebter, Jesus geht zu ihnen, berührt sie und sagt, steht auf. Habt keine Angst. Achter, sie sehen auf und sehen nur noch Jesus. Neunter, Jesus und seine Freunde gehen vom Berg. Jesus sagt, erzählt niemandem, was ihr gesehen habt. Wartet, bis ich von den Toten auferstehe. Zehnter, die Freunde fragen Jesus, warum sagen die Lehrer, dass Elia zuerst kommen muss? Elfter, Jesus antwortet, Elia kommt und wird alles wieder gut machen. Zwölfter, aber ich sage euch, Elia ist schon gekommen. Die Leute haben ihn nicht erkannt. Sie haben Schlimmes mit ihm gemacht. So werden sie auch mit mir Schlimmes machen. 13. Jetzt verstehen die Freunde, dass Jesus von Johannes dem Täufer spricht. 14. Jesus und seine Freunde kommen zu einer großen Gruppe von Menschen. Ein Mann kommt zu Jesus und kniet vor ihm. 15. Der Mann sagt, Herr, hilf meinem Sohn. Er ist krank. Er fällt oft ins Feuer oder ins Wasser. 16. Ich habe ihn zu deinen Freunden gebracht, aber sie konnten ihm nicht helfen. 17. Jesus sagt, ihr glaubt nicht. Wie lange muss ich noch bei euch sein? Bringt den Jungen zu mir. 18. Jesus spricht mit dem bösen Geist. Der Geist geht aus dem Jungen. Der Junge ist gesund. 19. Die Freunde gehen mit Jesus weg. Sie fragen, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? 20. Jesus sagt, weil ihr nicht genug glaubt. Wenn ihr nur ein bisschen Glauben habt, könnt ihr zu einem Berg sagen, geh weg, und der Berg wird weggehen. Nichts ist dann unmöglich. 21. Manchmal muss man beten und nicht essen, um böse Geister zu vertreiben. 22. Jesus und seine Freunde sind in Galiläa. Jesus sagt, ich werde bald an böse Menschen gegeben. 23. Sie werden mich töten. Aber nach drei Tagen werde ich wieder leben. Die Freunde sind sehr traurig. 24. Jesus und seine Freunde kommen nach Kapernaum. Einige Männer fragen Petrus, bezahlt euer Lehrer keine Steuern? 25. Petrus sagt, doch. Petrus geht ins Haus. Jesus fragt ihn, Simon, wer muss Steuern bezahlen? Die eigenen Leute oder die Fremden? 26. Petrus sagt, die Fremden. Jesus sagt, dann müssen die eigenen Leute keine Steuern bezahlen. 27. Aber wir wollen kein Problem machen. Geh zum See, wirf eine Angel aus und fange den ersten Fisch. Im Maul des Fisches ist eine Münze. Nimm die Münze und bezahle damit die Steuern für mich und dich.